Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, das heißt, ihr ruft bei mir an, wenn ihr das gerne wollt und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, 14 Jahre alt, Janina. Guten Abend, guten Morgen. Guten Abend, guten Morgen, wie auch immer. Grüß dich. Grüß dich auch. Na, weswegen rufst du an, Janina? Ich wollte über das Thema beste Freundschaft reden. Beste Freundschaft, beste Freundin oder so? Ja, ja. Erzähl. Also ich habe vor 2,5 Monaten meine Freundin kennengelernt, die heißt Jenny. Mhm. Und wir gehen auch jetzt immer regelmäßig zu den Revierlöwen Oberhausen. Mhm. Das ist Eishockey, ne? Kennst du bestimmt. Ja. Und da hat sie mir sie ist verliebt gewesen in einen Jungen und den hat sie mir vorgestellt. Mhm. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, der sieht zwar ganz gut, nett und gut aus, aber ich würde nie was im Leben mit dem anfangen. Mhm. Ja, und dann hatten wir 2 Wochen später oder 1 Woche später eine Party gehabt vom Schützenverein. Mhm. Und da waren wir bis 12 Uhr abends weg, dann haben wir denjenigen angerufen gehabt, ob der vorbeikommt. Und dann ist er vorbeigekommen und dann hab ich mich mit dem umgeknutscht. Du hast mit ihm umgeknutscht? Ja, Das habe ich total bereut. Und dann ist er weg gewesen. Und Jenny hat mich auch die ganze Zeit ganz böse angeguckt. Ich dachte so, boah, scheiße, sie hat bestimmt was gemerkt. Dann saß ich die ganze Zeit bei der Party voll mies gelaunt und habe fast angefangen zu heulen. Und dann haben die mich alle gefragt, was ich hätte. Habe ich auch nichts gesagt, was ich hätte. Mhm. Und dann meinte, habe ich einem Kollegen gesagt, ja, kannst du bitte mit der Jenny reden darüber, dass ich mich mit ihrem, ja, wie man es nennen soll, Lover rumgeknutscht habe. Mhm. Und dann haben die mit denen gesprochen. Und wie eng war das eigentlich zu der Zeit zwischen Jenny und diesem Jungen? Also sie kannten sich so, die haben sich einmal gesehen und sie hat sich sofort verliebt. Mhm. Also da war aber noch nie irgendwie, die haben geknutscht oder so, haben die noch nicht? Nein, noch nicht. Ja. Und dann bin ich dann zu ihr gegangen und dann habe ich gefragt, ob sie noch böse sei und dann hat sie gesagt, ich fand das zwar sehr scheiße von dir, aber die kann man einfach nur verzeihen und das fand ich so klasse, nach 2,5 Monaten sowas zu sagen. Dann, also ich hätte das nie gedacht, dass sie das dann so aufnimmt dann so. Also du findest es ganz toll, dass sie als gute, tolle Freundin, die das hat, die dir das verziehen hat, dass sie gesagt, ist nicht schlimm. Ja, das fand ich sowas von klasse. Ich habe eine Freundin, die kenne ich schon auch seit 11 Jahren. Ja. Und da ist das schon wieder was anderes. Das ist ja schon irgendwie normal. Ja. Aber nach 2,5 Monaten... Wie ist denn jetzt die Sache ausgegangen? Du bist nicht mit dem Jungen zusammen? Also ich war nie mit dem zusammen. Hat sich dann auch nichts daraus ergeben? Nein, nee. Also der hat zwar immer Nachrichten von wegen, ich aber will mit dem Sex haben, aber... So. Aber ja, zwischen den beiden hat sich auch nichts entwickelt? Nein. Und du wolltest einfach mal sagen, dass es toll ist, eine gute Freundin zu haben und dass es noch toller ist, dass die gute Freundin selbst dann nicht böse ist, wenn man mit dem Jungen knutscht, den die gute Freundin eigentlich haben will. Ja, das würde ich auch der ganzen Welt eigentlich sagen. Nimm die Freundin einfach so, wie sie ist, ja, auch wenn sie scheiße in der Birne ist oder sonstiges. Das ist einfach eine beste Freundin und eine beste Freundin ist nur dann eine beste Freundin, wenn auch immer verzeihen kann. Janina, die ganze Welt hat das jetzt gehört, glaub's mir. Ja, hoffe ich. Danke für die kleine Geschichte und alles Gute. Und grüß Jenny herzlich von mir. Schöne Grüße zurück. Ah, da ist sie. Okay, ihr beiden. Ciao. Ciao. Tschüss. 0800 5678 111. Meine Telefonnummer, meine Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben eine freie Themennacht, eine offene Sendung. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich bin verbunden mit Stefan und Stefan ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Stefan, was ist dein Thema? Ja, ich muss erstmal, ich bin tierisch nervös. Macht nichts. Und das ist jetzt auch so mein Hauptproblem. Also ich werde sehr schnell nervös und bin ziemlich unsicher. Mhm. Und ja, habe auch nur einen richtig guten Freund. Mhm. Das ist so eine Sandkastenfreundschaft, mit dem bin ich eben aufgewachsen und da gehen wir eben durch dick und dünn. Mhm. Ansonsten bin ich eben sehr kontaktscheu, ja. Lebe auch noch bei meinen Eltern und mir ist eben sehr viel, sehr schnell peinlich, also so Kleinigkeiten, wenn man irgendwie, wenn irgendjemand über Mädchen spricht oder so, dann mache ich das gar nicht. Mhm. Also, hattest du schon mal eine Freundin? Nein, ja. Noch nie. Wie kommt das? Ja, ich kann keine ansprechen. Mhm. Ich habe auch Probleme, irgendwie Leuten ins Gesicht zu gucken, wenn ich mit ihnen rede. Mhm. Also dann gucke ich lieber mir irgendwo einen Punkt an der Wand an und gucke mich da fest. Also das Thema ist im Prinzip Unsicherheit. Ja. Ne, über das wir reden. Ja. Über das wir beide reden. Ja. Umso erstaunlicher, gleich mal vorweg gesagt, dass du dich getraut hast, hier anzurufen und in aller Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Ja, da hat mein bester Freund einiges. Hat sich dazu bewogen oder hat dich ein bisschen dahin gedrängt? Ja, eine Stunde. Eine Stunde. Das heißt, er ist auch bei dir im Moment? Nein, jetzt nicht im Moment. Ah, er hat mir das gestern Abend. Du lebst ganz zurückgezogen bei deinen Eltern? Richtig. Immer noch bei den Eltern. Was machst du von Beruf? Ich jobbe im Moment nur bei meinem Vater in einer Baufirma, so Akten sortieren, dass ich eben nichts mit zu tun haben muss. Hast du, deshalb, damit du nichts mit anderen zu tun haben musst? Ja, also ich könnte keinen Beruf irgendwie in irgendeinem Laden oder so, also so einen Job. Hast du denn mal einen Beruf gelernt? Hast du eine Ausbildung? Nein, ich habe Abitur gemacht und warte jetzt auf eine Antwort von der TUH, also Technischen Uni Harburg. Und ja. Aber dann wirst du ja nur auch mit ganz vielen Leuten zusammen sein, ne? Davor habe ich auch Angst. Ja. Hat sich das in den je älter du geworden bist, hat sich das gesteigert, diese Menschenscheu? Ja, also ich war schon immer sehr schüchtern und hatte nie groß Kontakt zu anderen, aber das wurde immer so schlimmer, wenn ich eben gesehen habe, dass andere das nicht haben, dass ich irgendwie anders bin. Du hast gerade angefangen, so ein paar Sachen aufzuzählen. Also dir ist es ganz peinlich, wenn man über Mädchen redet. Ja. Du kannst den Leuten nicht in die Augen gucken, wenn du mit jemandem zusammen bist. Ja. Du kannst gar keinen Job nachgehen, weil du Angst hast, weil da zu viele Menschen sind. Ja. Sag mal noch ein paar Beispiele so aus dem Alltag. Das ist beim Einkaufen. Also ich traue mich zum Beispiel nicht, im Laden zu fragen, wo irgendwas steht. Ich suche lieber eine halbe Stunde. Ich traue mich einfach nicht. Ja. Noch ein Beispiel? Mir jetzt so konkret kann es einfallen. Das sind eben Sachen, die sind völlig normal für andere Menschen. Aber ist ja erstaunlich, dass du dann zumindest diesen einen Freund hast, ne? Einen Busenfreund, mit dem du alles offensichtlicher besprechen kannst. Und, ja, da bin ich auch überglücklich. Ein Glück ist das, wollte ich gerade sagen. Ja. Hat der eine Freundin mittlerweile gehabt schon in der Jahr? Ja, schon mehrere, aber er steht eben zu mir und sagt, du bist so und ich mag dich so. Und da bist du auch nicht eifersüchtig, wenn er dann eine Partnerschaft hat, eine Freundin hat. Naja, ich wäre gerne so wie er. Ja. Also so. Wie sehen denn deine Eltern das? Irritiert die das denn nicht auch, dass du mit 24 Jahren so zurückgezogen lebst und ängstlich bist und so? Was sagen die dazu? Ja, sie können nicht viel dazu sagen. Also ich rede mit meinen Eltern nicht gerne darüber. Weil ich das immer denke, damit muss ich irgendwann mal selbst fertig werden. Und dabei hilft mir ja mein bester Freund. Immerhin hat er dich gedrängt, hier heute Abend anzurufen. Ja. Das war schon ein Akt. Aber die machen dir keinen Druck und die geben dir auch keine Ratschläge und gar nichts. Die nehmen das so hin. Ja, sozusagen. Ja. Noch keine Freundin gehabt mit 24, noch keine sexuellen Erfahrungen. Richtig. Noch nie Händchen gehalten, noch nie geküsst, gar nichts gemacht. Nee. Ich vermute, dass du das sehr vermisst. Ja. Und dass du da eine große Sehnsucht noch hast. Ja, richtig. Wenn du dir das so vorstellst, ich meine, wenn du jetzt das grüne Licht für die Technische Universität bekommst, was löst denn das für Gefühle in dir aus? Vielleicht die Vorstellung, in einem Hörsaal von ein paar hundert Leuten zu sitzen oder in einem Seminar von auch 100 Leuten etwas sagen zu sollen und so weiter. Wenn Angst. Du daran denkst. Angst. Ist also, die Angst so groß, dass du eventuell sagst, ich nehme das gar nicht an und werde den Studienplatz gar nicht antreten? Nein, das werde ich machen. Das nicht? Also schon fest entschlossen, das dann durchzuziehen? Ja, irgendwas muss ich ja mal machen. Ja. Das finde ich ausgesprochen toll, Stefan, dass du diesen Standpunkt hast. Ich glaube auch nur, dass du da mit so einer vielleicht auch radikalen Methode das aufbrechen kannst. Und ich bin fast sicher, dass du, wenn du in die Situation gerätst, du wahrscheinlich schweißgebadet sein wirst die erste Zeit. Ja. Ne? Aber dass du das schaffen wirst. Und allein die Tatsache, dass dein Freund es geschafft hat, dich zu überreden, hier heute anzurufen und dass du es gemacht hast, ist ja so ein ganz kleiner Schritt auch dahin, rauszugehen, ne? aus dem Käfig, in dem du da lebst. Das will ich hoffen. Wann steht das denn eventuell an, dass du anfangen kannst zu studieren? Das weiß ich eben noch nicht. Die wollten mir jetzt im Laufe des Monats eine Antwort schicken und dann wäre das... Für wann wäre das dann? Für das Wintersemester nächstes Jahr? Nein, im Sommer. Im Sommer erst? Ja. Das ist noch lange hin. Mhm. Das ist noch lange hin. Mhm. Das heißt, es wäre schon gut, wenn du bis dahin auch noch so ein paar Übungen machen würdest, ne? Ja, was? Naja, gehst du denn mit deinem Freund auch nicht raus, beispielsweise mal in eine Kneipe oder in eine Disco? Nee, da überhaupt nicht. Er hat mich jetzt am Samstag, hat er mich jetzt mal überredet, zu so einem Abend hinzugehen, also zu ein paar Freunden von ihm. Mhm. Und das war am Anfang auch so ganz nett. Mhm. Also hatte ich nicht so die Probleme, aber ich hatte eben auch keine wirklich großen Gespräche. Mhm. Aber egal, du hast es schon mal geschafft und du warst da. Ich meine, ja. das ist ja schon mal ein Erfolg. Aber dann war es nicht mehr so gut. Weil du da alleine warst. Ja, dann haben die saßen wir da alle in der Runde. Mhm. Und dann fingen einige an, da mit ihren One-Night-Stands rumzuprahlen. Mhm. Und da konnte ich ja nun gar nichts zu sagen und wollte ich auch nicht. Mhm. Und dann habe ich mich einfach zurückgehalten und dann wurde ich angesprochen. Und die haben dich gefragt? Achso, und was hast du da gesagt? Ich wurde erstmal rot und habe eben diesen Schweißausbruch gehabt. Und habe dann als Kurzschlussreaktion bin ich rausgelaufen. Also ich hatte richtig Angst und so scheiße habe ich mich lange nicht gefühlt. Ist natürlich jetzt ein bisschen schief gelaufen, aber dennoch finde ich es gut, dass du es versucht hast und dass du es gewagt hast. Das sollte dich nicht davon abhalten, Ähnliches immer und immer wieder zu versuchen. Vielleicht auch in einen in eher unverbindlich öffentlichen Raum, dass du mit deinem Freund... Ja, vielleicht ein bisschen anonymer bin. Zum Beispiel mal ins Kino gehen mit deinem Freund. Wäre dir wahrscheinlich bisher auch nicht möglich gewesen, ne? Oder? Nee, nicht so. So, Kino, da spricht dich keiner an, aber du kannst schon mal so ein bisschen testen, wie das auch vielleicht später dann im Hörsaal mal sein wird. Mhm. Oder mit deinem Freund mal in die Kneipe gehen. So harmlose Sachen. Mach es auf jeden Fall. Trainiere dich im Kleinen dahin, sodass du dann auch den Mut hast, wenn du den Studienplatz bekommst, dass du studieren wirst können. Mhm. Ich möchte dir aber dennoch gerne auch mal meine Psychologin jetzt geben. Denn ja. Es wäre sicher nicht schlecht, wenn das auch noch psychologisch ein bisschen begleitet würde, dein Ausbruch aus deinem eigenen Gefängnis. Mhm. Ich gehe mal davon aus, weil du es nicht erzählt hast, dass du bisher keine psychologische Beratung, Betreuung hattest. Nee, da will ich auch nicht hin. Da willst du auch nicht hin. Na gut, da soll dich auch niemand hinzwingen, aber du kannst ja vielleicht ein paar Tipps noch bekommen von meiner Psychologin. Das wäre ja nicht falsch. Ja, okay. Okay, das ist Heide, heißt sie heute. Du legst auf, Heide ruft dich gleich an und ich wünsche toi toi toi und Kompliment, dass du dich getraut hast, hier heute Abend anzurufen. Danke. Alles Gute und grüß den Freund von mir, muss ein toller Freund sein. Marc, darf ich den noch grüßen? Ja klar, darfst du. Ich grüße Arthur. Arthur, Grüße an Arthur. Ja, danke. Tschüss Stefan. Ciao. Ciao. Kurzer Hinweis in eigener Sache, morgen ist Feiertag in Nordrhein-Westfalen, das heißt, diese Sendung findet morgen nicht statt. Wir haben es gut, wir haben Feiertag. Und Domian gibt es am Freitag nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live. Wenn ihr heute mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, egal über welches Thema. Bernd hat angerufen. Bernd ist 35 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Bernd. Ich habe ein kleines Problem. Ich bin in einer, ich sag mal, Gewissenszwickmühle drin. Mhm. Ich bin seit 1996 verheiratet mit meiner Frau. Mhm. Ich kenne sie schon seit 15 Jahren. Mhm. Bin auch seit dieser Zeit mit ihr zusammen. Bin eigentlich ja mehr oder weniger ihr erster Freund gewesen damals. Jetzt während unserer Hochzeit oder nach unserer Hochzeit, ein Vorfall gab es da innerhalb der Familie von ihrer Seite aus. Wir sind jetzt seit einem Jahr getrennt, seit August letzten Jahres. Aha. Und sind jetzt auch nicht mehr als eigentliches Ehepaar zusammen. Mhm. Wir leben räumlich voneinander getrennt und haben eigentlich eine normale oberflächliche Freundschaft. Warum habt ihr euch getrennt? Das war, ja, ist eigentlich ein bisschen jetzt schwierig, das so lange auszuholen. Ihr Vater hat sie damals sehr, ich sag mal, übers Ohr gehauen. Sie hat es gut gemeint, hat ein Gewerbe auf sich angemeldet, damit er eben weiter existieren konnte. Er hat sie dann nach Strich und Faden belogen, hatte Geschäftsposten nicht geöffnet und dann kam nachher eins zum anderen. Mhm. Das gab bei ihr einen ja sehr seelisch großen Knacks, bei uns beiden eigentlich auch. Mhm. Es hatte uns eigentlich zwar viel mehr zusammengeschweißt, dieses Ganze, aber auch irgendwo gefühlsmäßig sehr auseinandergebracht. Mhm. Und deswegen hatten wir uns dann seit letztem Jahr getrennt. Zu diesem Schluss kamen wir nachher. Mhm. Eigentlich eine recht schwierige Sache. Es war für mich nicht einfach, für sie auch nicht einfach. Wir mussten beide sehen, wie wir alleine zurecht kamen. Mhm. Es ging einfach nicht mehr, gefühlstechnisch her. Wo ist jetzt das aktuelle Problem, weswegen du auch angerufen hast? Ja, Problem ist jetzt eigentlich Folgendes. Und zwar, gut, ich möchte auch nicht länger Single bleiben, sag ich jetzt mal, seit dieser Zeit. Ich fühle mich irgendwo ein bisschen einsam. Und ich hatte im Internet Menschen kennengelernt, per E-Mail und per Chat. Mhm. Hatte mich auch zum Teil mit ihnen getroffen. War eigentlich eine super Sache gewesen und ist einfach nur klasse so. Weiterhin hatte ich mich dann vor einigen Monaten für eine Partnervermittlung für Frauen aus der Ukraine interessiert und schreibe mich regelmäßig mit einer sehr netten, hübschen Dame. Mhm. Sie ist 28, hat auch eine 5-jährige Tochter. Die im Moment aber in der Ukraine lebt. Richtig, genau. Mhm. Wir möchten uns eigentlich beide sehr gerne unbedingt auch näher kennenlernen. Mhm. Und sie hatte mich dann über die Agentur gefragt, ob sie dann über Weihnachten und Neujahr zu mir zu Besuch kommen kann. Was motiviert einen Mann, sich dafür zu interessieren, mit einer Frau aus der Ukraine in Verbindung zu kommen? Ja, irgendwo ist es merkwürdig, aber dieser Weg ist auf alle Fälle komisch, weil normalerweise kennt man ja oder lernt man Frauen kennen in der Diskothek, auf der Straße oder so, aber weil mein Beruf selber viel mit Computern zu tun hat, ich auch regelmäßig im Internet bin, hat diesen Weg einfach mal so eingeschlagen. Ne? Ich war am Surfen gewesen und dann bin ich auf solche Sachen dann gestoßen. Gut, das ist ja eine Sache, dass man das vielleicht über das Netz macht, aber das ist ja nur noch eine spezielle Geschichte, dann eine Frau aus der Ukraine sich anzugucken und mit dem Gedanken zu spielen, da in Kontakt zu kommen. Warum? Richtig, ja. Folgendes, ich hatte mich schon vor der Zeit irgendwo ein bisschen für das Land auch interessiert. Mhm. Ich habe die Menschen oder vielmehr die Männer so kennengelernt. Das ist ja so, die sind zum größten Teil arbeitslos da oben, zu 70% und leben mehr oder weniger nur vom Alkohol. Und die Frauen, das sind hübsche Mädchen, sage ich jetzt mal, gebildet, die wollen was aus sich machen, die wollen lernen, haben einen ziemlich guten charakterlichen oder ziemlich gute charakterliche Eigenschaften und auch einen Familiensinn. Aber du kennst sie doch gar nicht, woher kannst du das sagen? Das nicht, aber deswegen, ich hatte also wie gesagt viel gelesen darüber. Und oder kann es sein, dass man so im Hinterkopf auch hat, an die ist leicht ranzukommen? Die sind hübsch und die kann man leicht ködern mit den materiellen Dingen, die uns hier oder die den Männern, den deutschen Männern zur Verfügung stehen. Mag sein, aber es geht eigentlich nicht um das Ködern selber, sondern nur, dass dieser Familiensinn, der bei mir irgendwo auch gefehlt hatte und ich diesen ganz gerne hier in Deutschland bei mir hätte. Ja, wobei du doch gar nicht genau weißt, ob das auch wirklich stimmt mit dem Familiensinn. Du warst noch nie in der Ukraine, du kennst die Menschen durch einen direkten Kontakt nicht. Ja, aber das gilt es ja herauszufinden irgendwo. Ja, okay, jetzt bist du in Kontakt gekommen mit einer Frau? Richtig, mit ihr hatte ich mich also schon jetzt seit 2-3 Monaten etwa geschrieben und war ein sehr intensiver und netter Kontakt und jetzt wollte sie also ganz gerne mal kommen. Das war jetzt die eine Seite. Auf der anderen Seite hatte ich kürzlich auf einer Annonce in der hier bei uns in der Zeitung geantwortet, wo auch eine Frau aus Litauen inseriert hatte. Mhm. Sie hat mir zurückgeschrieben und ein Bild auch mitgesandt. Und leider hatte sie aber nicht selbst zurückgeschrieben, sondern es lief ebenfalls über eine Agentur, was sich hinterher erst rausgestellt hatte. Ach, das andere lief auch über eine Agentur, die Ukraine. Richtig, genau, korrekt. Mhm. Und zwar die Frau, auf der ich jetzt bei dem Inserat geantwortet hatte, lebt momentan in Deutschland. Sie ist hier zu Besuch. Diese Frau aus Litauen, die angeblich aus Litauen kommt. Richtig, genau. Und sie hatte mich dann zu einem unverbindlichen und kostenfreien Besuch in der Agentur eingeladen, wo ich sie dann auch kennenlernen konnte. Das war letzte Woche gewesen. War zwar nur eine Stunde, wo wir uns gesehen hatten. Und was heißt denn Agentur eigentlich? Heißt das, dass man diesen Agenturen auch Kohle hinlegen muss, damit man an die Frauen rankommt? Oder müssen die Frauen das da zahlen? Wie geht das? Ja, das ist so, wenn die Männer dort zu Besuch kommen erstmal in der Agentur, wird erstmal unverbindlich nichts bezahlt. Das mag bei verschiedenen Agenturen so sein. Es gibt allerdings auch Agenturen, die im Vorhinein schon für ihre Dienstleistung Geld haben möchten. Mhm. Allerdings, ich selber bin... Hast du schon was bezahlt? Nein, noch gar nicht. Ich hatte auch nichts unterschrieben, gar nichts. Das war alles bislang unverbindlich gewesen. So, nun habe ich verstanden, dass da ist eine Frau in der Ukraine, die du hübsch findest. Richtig. Von der du glaubst, dass sie gute Charaktereigenschaften hat. Ja. Wollen wir das mal hoffen. Mhm. Und es gibt jetzt irgendeine Frau aus Litauen, die zurzeit in Deutschland lebt. Richtig. Oder nicht lebt, die zurzeit in Deutschland ist. Ja, korrekt. Was ist jetzt das Problem? Problem ist, dass ich mich nicht entscheiden kann. Und zwar beides wird irgendwann mal mit Kosten verbunden sein, auf jeden Fall. Für Geld, was ich momentan vielleicht nicht habe, weil ich bin momentan auch noch arbeitslos. Du hast jetzt aber diese Frau aus Litauen noch nicht persönlich getroffen, ne? Die habe ich persönlich getroffen. Die hast du persönlich getroffen, also das habe ich gar nicht richtig verstanden. Mhm. Ja, und wir waren uns beide auf Anhieb sehr sympathisch gewesen. Und sie hatte auch auf alle Fälle gesagt, mich ganz gerne mal in Koblenz, in der Stadt, wo ich wohne, halt zu besuchen. Mhm. Ich möchte sie auch ganz gerne mal einladen. Mhm. Was in absehbarer Zeit innerhalb von Zeit. So, jetzt weißt du nicht, das findest du die aus Litauen, findest du nett. Die hast du auch schon getroffen und du weißt jetzt nicht, ob du dich nur näher mit der beschäftigen sollst oder mit der Frau aus der Ukraine. Richtig, das ist ein Problem. Und hast die Hoffnung, dass ich dir jetzt sagen kann, kümmere dich um die Frau oder um diese Frau. Das ist natürlich ein großer Trugschluss, das ist ja klar. Ne? Ja eben, das ist eine genaue 50-50, ich sag mal. Was würde das denn eigentlich, du hast gerade so eine Bemerkung gemacht von wegen bezahlen oder so, was würde das denn kosten, wenn du dich jetzt mit einer Frau mehr beschäftigst? Ja, bei der einen Agentur würde das kosten 1000 Mark Dienstleistung. Die andere Agentur. Was heißt Dienstleistung? Einfach so Vermittlungsgebühr? Richtig, genau, ja. Mhm. Plus dann kommen natürlich noch die Einreisekosten dazu für die Frau pro Person. Gut, die sind zu zweit. Fünfjährige Tochter kostet wahrscheinlich auch nochmal etwas mehr Geld. Dann noch das Visum, das Einreisevisum, auch nochmal etwa mit 200 Mark verbunden. Das liegt bei, das Ganze in etwa bei 2000 Mark. Mhm. Und bei der anderen? Bei der anderen Agentur, das wäre dann 2000 Mark plus Mehrwertsteuer dann insgesamt mit allem. Wobei sie schon das Visum hat, sie ist ja mittlerweile auch hier schon in Deutschland. Mhm. Ja, Bernd, ich weiß nicht, was ich mit dir weiter reden soll jetzt. Erstmal finde ich es so befremdlich, so etwas zu tun, muss ich sagen. Es hat für mich immer so einen komischen Beigeschmack, sich so Frauen irgendwie zu kaufen. Das ist dieser ganze Beigeschmack. Du bist ein 35-jähriger junger Mann, warum suchst du dir nicht hier eine Frau, die du ganz normal kennenlernst und wo das alles so seinen geregelten Weg geht? Mhm. Da habe ich irgendwelche Agenturen, weißt du nicht, was dahinter steckt und... Also mir ist da eigentlich unbehaglich bei. Und ich kann dir jetzt doch nicht sagen, nimm jetzt die Frau oder die Frau. Nein, ich wollte eigentlich nur mal dieses Problem generell mal darstellen, was sich momentan so bei mir ergeben hatte. Ja. Trotz Trennung, man ist verheiratet und begibt sich trotzdem eben auf solche Pfade, sag ich jetzt mal. Merkwürdig ist es auf alle Fälle. Nur ja gut, aber die hast du ja selbst, das fällt ja nicht vom Himmel, das hast du ja selbst initiiert, richtig, ne? Und engagiert. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Werden wir uns jetzt ganz ratlos verabschieden müssen voneinander? Da gibt es überhaupt gar nichts zu sagen. Ne? Nein, das ist richtig. Nur ich wollte es mal darlegen. Und es gibt eben solche Probleme und man soll damit aufpassen. Wenn, soll man auf alle Fälle nur, ich sag mal, das eingleisig fahren, nicht auf zwei Schienen gleichzeitig, damit man sich unnötig Herzen bricht oder so. Ich glaube, das ist ein Ratschlag, den man ganz verallgemeinern kann. Da muss es sich nicht um Frauen aus der Ukraine oder aus Litauen handeln. Richtig, natürlich. Also wenn, sollte man sich tatsächlich nur... Ich wünsche eine kluge Entscheidung, die gut ist für dein Leben, was auch immer jetzt da rauskommt. Natürlich. Alles Gute. Gut, Jörg. Danke. Wieder. Mach weiter so. Ist ein klasse Team. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mesut ist da. Mesut ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Mesut. Du machst bitte mal deinen Fernseher und den Radioapparat leise. Ja, habe ich. Ja, jetzt schaltet es auch nicht mehr. Um was geht's? Also es geht um meine Wut. Um was? Um meine Wut. Ja. Die Sache ist, bei jeder Kleinigkeit raste ich aus. Mhm. Erzähl mal. Vor 3 Wochen oder was war's? Also, da war ich im Klinik, bin ich nach Hause gekommen, wegen meinem Rücken. Mhm. Da lag mein Bruder, es war um 12 Uhr war das Nacht. Da lag mein Bruder liegt neben der Heizung. Da habe ich gesagt, steh auf, schlaf du in mein Bett und ich leg mich hin. Auf die Haltung, dass mein Rücken Wärme kriegt. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, steh auf. Er hat Nein gesagt. Mhm. Habe ich ihm das dann 3-mal gesagt. Er hat Nein gesagt. Da bin ich ausgerastet, habe einen Stuhl genommen, habe ihn zugeschlagen. Mhm. Wie schwer hast du ihn verletzt? Also seine Rücke. Seinen Rücken habe ich verletzt. Ja, wie schwer? Also hat War er im Krankenhaus? Nee. Nee. Mhm. Nee. Also nächsten Tag ging es ihm wieder gut. Ja. Was gibt es noch für Beispiele? Vor einem Monat war das ungefähr in der Disco. Mit einem Nazi war das ein Problem. Mhm. Hat der Nazi mich blöd angeguckt, aber bin ich zu ihm hin, hab ich gesagt, dass... Woher wusstest du, dass das ein Nazi ist? Weil das, er hatte Glatzköpfe. Nicht jeder Glatzkopf ist ein Nazi. Nee, er hat die Schuhe angehabt, so ein Nazi-Zeichen. Mhm. Und bin ich zu ihm hin, hab ihm gesagt, was guckst du so blöd? Da habe ich ihn auch noch extra gefragt, bist du Nazi oder was? Hat er gesagt, merkst du das nicht? Also an seinem Kopf. Das hat er nicht verstanden. Er hat gesagt, merkst du das nicht? Ja, merkst du das nicht, dass ich ein Nazi bin? Mhm, mh. Also um seiner Kleidung. Mhm, mh. Und dann? Ich habe eine Flasche in der Hand, da habe ich ein bisschen Fleisch auf seinen Kopf zugeschlagen. Mhm, mh. Also da habe ich ein paar Mal zugeschlagen, da haben sie mich noch mitgenommen hinterm Zelt. Da war der auch da, ist ein Krankenwagen gekommen. Mhm. Da haben sie mir gesagt, dass er drei Platzwunden hätte und viel Blut verloren hätte. Mhm. Er konnte sterben. Wie oft kommt das denn vor? Ja, wie ist es ihm ergangen danach? Also da habe ich eine Anzeige gekriegt jetzt. Ja, und wie geht's dem Mann? Das weiß ich selber nicht. Mhm. Mhm. Wie oft kommt das vor, dass du so ausrastest? Wie soll ich sagen, bei jeder Kleinigkeit. Mhm. Da raste ich sofort aus. Hast du denn schon viel Ärger mit der Polizei deshalb gehabt? Nicht, nee. Aber ein paar Mal schon. Ja, ich meine, das liegt ja nahe, ne? wenn man so drauf ist wie du, dass man schnell vielleicht eine Anzeige auch im Hals hat, wegen Körperverletzung oder sowas. Ist es so, dass du auch also du hast gerade von deinem Bruder geredet, auch bei Freunden, wenn die dir... Also die haben gegen mich Respekt, sagen wir so. Die haben Respekt vor dir? Ja. Mhm, ja. Wie ist es mit Mädels? Hast du eine Freundin? Ja, habe ich auch. Und bist du bei der genauso drauf? Nee. Dann nicht? Nee, da bin ich irgendwie, wie soll ich sagen, da fängt, wenn ich jetzt bei ihr bin, da vergesse ich alle Probleme. Was du? Was ist da? Dann vergesse ich meine Probleme alle, wenn ich bei meiner Freundin bin. Ja. Also dein Problem ist, dass du sagst, ich habe mich nicht so richtig im Griff und ich tue manchmal Sachen, die ich eigentlich nicht tun möchte, die ich hinterher auch bereue. Ja. Also die Sache mit deinem Bruder zum Beispiel, dass du den... Da hast du mir leid getan. Genau, und man muss einen, wenn jemand sich als Nazi darstellt, muss man nicht gleich dahin gehen und dem die Flasche auf den Kopf schlagen. Ne? Das ist dann auch nicht die Methode, damit umzugehen. Das Problem ist ja auch, wenn ich besoffen bin, dann mache ich auf jeden Fall Stress. Das heißt also, wenn du besoffen bist, ist es noch schlimmer? Ja, ist noch schlimmer. Ja. Ich meine, da ist ja schon mal, könnte man ja schon mal die Lösung finden, ganz einfach, dass du kein Alkohol mehr trinkst. Ja, so mit Alkohol hat das auch nicht viel zu tun, sagen wir mal so. Na gut, aber du hast gerade gesagt, wenn du Alkohol getrunken hast, wird es schlimmer. Ja, also ist bloß immer ein Schlagstoffwechsel dazu. Mhm. Naja, das heißt ja, dass der Alkohol schon eine Wirkung hat, ne? Und dich vielleicht auch noch ein bisschen aggressiver macht und das Ganze. Also wenn du so eine Beobachtung machst, finde ich schon mal wichtig, dass du die Alkoholnotbremse ziehst und zumindest die nächste Zeit wenig oder fast gar nichts trinkst. Und ich würde dir auch dann darüber hinaus raten, wenn du so ein bisschen Angst vor dir selbst hast, da könnte ja auch mal was Schlimmes passieren. Ne? Ja, ich habe Angst, dass ich irgendwann mal jemanden umbringe. Genau, das könnte ja wirklich passieren. Da würde ich dir wirklich ganz, ganz dringend raten, Mesut, dass du dich mal ein paar Mal mit einem Psychologen zusammensetzt. Da gibt es nicht so einen klugen Rat, den ich dir jetzt sagen könnte, und das wirkt dann. Ich glaube, du musst dann schon ein paar Mal, wie man zu einem Arzt geht, mal zu einem Psychologen gehen. Und da würde ich dir gerne so ein bisschen Hilfestellung leisten durch meine Psychologin heute Abend hier gleich. Mhm. Ja. Ja? Dann leg mal auf und die Heide, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay. Ja? Und lass die Finger vom Alkohol. Ich glaube, das ist schon mal ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ja? Alles Gute. Okay. Tschüss, Mesut. Tschüss. Okay, tschüss. 1:30 und 7 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Meine Lieben, wir machen weiter. 1:30 und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht und ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Andi ist da. Andi ist 17. Und Domian. Hallo Andi. Hallo. Dein Thema. Ja, ich habe vor 1,5 Wochen meine Freundin geschlagen. Mhm. Zum ersten Mal? Ja. Wie lange bist du mit ihr zusammen? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre schon? Ja. Wie kam es dazu? Ja, das hat sich eigentlich, also ich bin vor anderthalb Jahren, na sagen wir vor 2 Jahren, hier hoch in Westerwald gezogen. Ja. Und das war eigentlich so nach 2, 3 Wochen, wo ich hier in die Schule kam, die erste Bezugsperson, ja. Mhm. Und als ich dann mit ihr die Beziehung angefangen hatte, ja, lief zum Anfang noch alles friedlich, ja. Mhm. Sie wusste ganz genau und ich bin sehr eifersüchtig, ja. Mhm. Auf alles damals gewesen, weil ich habe sie über alles geliebt und ich konnte zum Beispiel noch nicht mal sehen, wie sie mit einem anderen Jungen geredet hat. Mhm. Das hat mich allein schon eifersüchtig gemacht. Mhm. So, und dann kam es mal zu einem Punkt, wo wir hatten auch dann nach unseren ersten 3 Monaten das erste miteinander geschlafen. Mhm. Und da kam es zu einem Punkt, wo die Eifersucht noch gesteigert wurde, und zwar indem sie dann gesagt hat, dass sie die Pille haben möchte. Mhm. Aber jedenfalls wollte sie, also ich habe sie gefragt, ob ich mit ihr zum Frauenarzt gehen sollte, ja. Mhm. Wie alt ist deine Freundin? Oder wie? 16. Ja. Ja. Und sie hat damals gesagt, sie geht mit ihrer besten Freundin, ja, das hat sie auch gemacht. Mhm. So, und 2, 3 Monate später musste sie wieder gehen. Und ich weiß nicht, warum das passiert ist. Auf jeden Fall, statt mich zu fragen, hat sie einen Bekannten von mir gefragt, ob er sie dahin fährt. Das ist aber alles hier schon lange her. Und du hast vor 1,5 Wochen sie zum ersten Mal geschlagen. Ja, genau. Was ist denn vor 1,5 Wochen passiert? Ja, ich hatte da Geburtstag an dem Tag. Und sie hatte mir versprochen gehabt, ja, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber was mich schon direkt aufregt, wie mein Anrufer vor mir, ja. Sowas regt mich einfach auf. Mhm. Sie hatte mir versprochen, dass sie geht in die 10. Klasse und dass ich sie von der Schule abholen dürfte, ja. Mhm. Und allerdings hatte sie mich wieder angelogen, und zwar, weil sie dachte, jedenfalls ist sie mit der Klasse wohin gefahren, ja, mhm, zu so einer Besichtigung. So, und danach wurde sie von ihrer Freundin und noch 2 anderen Jungs nach Hause gefahren, mhm, mit dem Auto. Und das hat sie mir wahrscheinlich wieder nicht erzählt, weil sie dachte, ich bin dann eifersüchtig, mhm, und ich würde sie gerne fahren, weil ich hatte die Woche Urlaub, ja. Mhm. Und als ich dann zu ihr kam nachmittags und als sie mir das dann erzählt hat, dass sie eben da und da war, da bin ich einfach ausgerastet, weil schon wieder eine Lüge war. Und, mhm, und mir ist dann erst... Das war an deinem Geburtstag, vor 1,5 Wochen. Genau, ja. Weil sie dir das nicht richtig gesagt hat, wo sie war, wo sie sich aufgehalten hat, mhm, hast du ihr eine gescheuert. Nur durch diese Kleinigkeit, ja. Bitte? Nur durch diese Kleinigkeit. Und das ist mir... Wie hast du sie denn geschlagen? Mit der Hand. Mit der flachen Hand. Wohin? Ins Gesicht. Stark? Ja, war schon recht stark und ich... Hat sie geblutet? Nein. Nein, das nicht. Aber sie war danach schon bläulich, also... Ist sie zu Boden gefallen? Hast sie so fest eine gescheuert? Nein, zu Boden gefallen ist sie nicht. Allerdings, ich habe sie auch zu Boden gedrückt, sagen wir mal so. Mhm. So, wie ging das dann weiter? Dann hast du ihr Gewalt angetan? Mhm. Und dann, was hat sie gesagt? Wie ging das? Ja, sie hat erstmal ewig lang geweint und ich habe mich probiert, direkt danach zu entschuldigen, weil ich wollte das einfach nicht, ja. Mhm. Ich habe mir auch immer geschworen, dass ich das nie mache, weil ich höre deine Sendung jetzt schon seit 4 Jahren ungefähr. Mhm. Und ich habe mir geschworen, dass ich das nie mache, und jedenfalls, sie hat mich dann vor die Tür gesetzt. Also. Ach so, das heißt, du bist eigentlich gar nicht mit ihr zusammen im Moment, oder was? Genau, ja, seit 1,5 Wochen. Und habt ihr denn in den letzten 1,5 Wochen miteinander geredet? Das ist jetzt ja das Problem. Ich probiere im Moment an sie ranzukommen, bis ich komme nicht an sie ran. Mhm. So, jetzt geht's aber weiter. Dann 2 Tage später habe ich sie, da hat sie noch mit mir geredet. Also ich habe sie dazu gekriegt, dass sie mit mir redet. Mhm. Und ich habe sie zu mir eingeladen, sie sollte kommen und sich mit mir aussprechen, ja? Mhm. Das hat sie gemacht? Das hat sie gemacht. Allerdings ist jetzt das Problem, das Ganze ist im Bett gelandet dann zum Schluss. Mhm. Und jedenfalls haben wir dann noch miteinander geschlafen und sie hat gesagt, sie gibt uns beiden noch eine 2. Chance. Mhm. Also eigentlich waren wir zwischendurch schon 2-mal getrennt, bis das war wegen Kleinigkeiten. Mhm. Also sie und hat gesagt, sie gibt noch mal eine 2. Chance. Ja. Aber jetzt ist dennoch Sendepause. Ja, sie hatte gesagt, sie gibt uns beiden eine Chance für 1 Woche. Ich habe 1 Woche Zeit, wo ich beweisen kann, dass ich auch anders sein kann, mhm, ja. Und diese 1 Woche hatten wir dann noch 2-mal miteinander geschlafen. Ach, nochmal 2-mal? Ja, genau. Ja, so lange Sendepause kann ja nicht sein. Das ist ja erst vor 1,5 Wochen passiert, dass du sie geschlagen hast. Ja, dann... Also es läuft jetzt. Ich bin ein bisschen durcheinander. Jetzt die Woche vor. Dann ist es vor 2,5 Wochen. Ist ach so. Hier, weil ich war jetzt eine Woche mit ihr schon wieder auseinander. Okay. Jedenfalls hat sie mir eine Woche Zeit gegeben. Das war damals ein Samstag, wo sie bei mir war. Und dann hat sie letzte Woche Freitag, morgens um 11 Uhr, das glaube ich, da hat sie mir eine SMS geschrieben. Ja, hallo Andi, die Woche ist rum. Ich will nicht mehr. Tschüss. Mhm. So. Cool. Aber in dieser Woche habt ihr dreimal miteinander geschlafen? Zweimal so gesehen. Den Samstag okay. Einmal, wo sie bei mir war und danach nochmal die Woche. Mhm. Und hast du da sonst besondere Dinge unternommen, um diese Chance wirklich auch zu nutzen? Oder lief das so wie vorher? Ich hab mich angestrengt, ja. Was heißt denn das, dass du dich angestrengt hast? Wie machte sich das deutlich? Ja, indem ich ihr was gekocht habe und indem ich mit ihr wohin gefahren bin. Bloß ist ehrlich gesagt, wir haben uns die Woche gerade mal 2 oder 3 Mal gesehen für 3 Stunden. Ja, weil und warum hast du da nicht mehr unternommen, mehr Dampf gemacht? Also im positiven Sinne Dampf gemacht? Weil ich gemerkt habe in der Woche, dass sie hat sich irgendwie zurückgezogen. Mhm. Ja. Mhm. Wobei sie mir die ganze Woche über gesagt hat, dass sie mich liebt und dass die Chance wohl wahr wird. Auf jeden Fall. Am Donnerstag, also einen Tag bevor die SMS kam, da war es noch so, dass sie gesagt hat, sie liebt mich und ich verstehe nicht, wie jetzt am Freitag plötzlich die SMS kommt und darüber möchte ich einfach mit ihr reden, weil ich komme gar nicht mehr seitdem an sie ran. Also wenn ich anrufe, sie legt auf oder wenn ich hinkomme, sie macht das gar nicht die Tür auf und ich probiere es über diesen Weg, dass sie mir dazu hört. Und es kam nichts weiter als diese eine entscheidende SMS. Genau. Am Freitag. Ja. Mhm. Ja, das hört sich nicht gut an, Andi. Ja. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich so an, als hätte sich da in diesen 1,5 Jahren, in denen ihr zusammen seid, sehr, sehr, sehr viel angestaut. Und du hast ja gerade auch so Andeutungen gemacht, dass du schon sehr penetrant eifersüchtig bist und warst, dass du beispielsweise gar nicht erträgst, wenn sie überhaupt mit einem anderen Jungen redet, was ja völlig bescheuert ist. Ne? Da gibt es ja gar nichts, sich darüber zu unterhalten. Und dann hast du sie auch noch geschlagen. Ja. Vielleicht war das einfach alles wie so ein Mosaik, was sich aufgebaut hat und das war dann irgendwann der I-Punkt, dass sie einfach keine Lust mehr hat auf dich. Und ich habe auch von anderen gehört, was mir jetzt gar nicht bewusst geworden ist, ja, dass wir uns viel zu oft sehen. Zum Beispiel muss man sich auch überlegen, wir sind zusammen in Urlaub geflogen. Mhm. Und also ich, sie und ihre Schwester für 10 Tage. Mhm. Und waren zusammen im Skiurlaub und wir haben alles Mögliche. Ich glaube, wir haben uns, auch wie die anderen das sagen, wir haben uns einfach zu viel gesehen und das wird einem jetzt im Nachhinein erst alles richtig bewusst. Ich glaube nicht, dass man sich zu viel sehen kann. Wenn alles in Ordnung ist, ist es auch toll, wenn man ganz viel zusammen ist und viele Dinge unternimmt. Ich glaube, das Problem liegt hauptsächlich an dir, dass du einfach ihr zu sehr auf die Nerven gegangen bist mit deinem ganzen Gezerre und mit deiner Penetranz, was die Eifersucht angeht. Und dann schlägst du sie auch noch. Ja, aber das lag ja darin, weil ich habe ja auch immer gesagt, wenn es irgendwas gibt, was dich an mir stört, dann soll sie mir sagen, sie hat nie was erwähnt. Ich habe sie öfters danach gefragt und sie hatte nie was erwähnt, was sie stören würde. Mhm. Vielleicht hatte sie auch Angst vor dir, dass sie... Ja eben, das ist ja das, was ich meine. Sie hatte Angst, mir zu sagen. Mhm. Und wie schlimm schon, dass sie Angst vor dir hatte. Ne? Ja. Also musst du dich jetzt wirklich nach diesem Ding, nach diesen Vorfällen wirklich sehr, sehr an die eigene Nase fassen. In Richtung Veränderung, wie du dein Leben und wie du dich verändern musst. Mhm. Nämlich, dass du da einfach, das ist eine Frage der Disziplin, dass du dagegen dich vorgehen musst. Mhm. Eine Frau, eine Freundin ist nicht dein Privateigentum, das ist nicht ein Stück, ein Auto oder ein Kleidungsstück oder so. Und Liebe besteht ja eben darin, dass man sich auch gegenseitig vertraut und dass man den anderen halt auch sein Leben leben lässt. Und nicht, dass man wie ein Sklaven auf den achtet und guckt. Ja, wie auf einen Sklaven. Das habe ich eingesehen, das war mein Fehler. So, es kann natürlich sein, dass der Zug abgefahren ist, dass dieses Mädchen weg ist. Dann hast du die einzige Chance, daraus zu lernen für das nächste Mal, für die nächste Beziehung, dass du dich einfach mehr im Riemen reißt. Vielleicht gibt es auch noch eine Chance für euch und vielleicht hört deine Ex-Freundin ja heute Abend zu. Du kannst ja noch einen Satz, wenn du das gerne möchtest, zu ihr sagen, falls sie zuschaut oder zuhört. Ja, mir ist jetzt im Nachhinein bewusst geworden, ja. Aber warum, das ist das Problem, das wird am ersten Mal hinterher bewusst, was man für eine Scheiße angestellt hat, ja. Mhm. Und mir ist auch bewusst geworden, dass, wenn ich nicht so eifersüchtig geworden wäre, ja, dass ich sie wahrscheinlich jetzt noch hätte, ja. Sag doch mal was zu ihr, wenn sie jetzt zuhört. Sprich sie doch mal an. Ja, Schatz, mir tut das alles wahnsinnig leid. Ich wollte dich nie schlagen, das musst du mir glauben. Wirklich, und ich wollte nie so eifersüchtig sein. Ich habe dich so sehr geliebt, und durch die Lügen, das hat sich alles aufgebaut. Jedenfalls, mir ist jetzt bewusst geworden, dass es scheiße ist. Und es ist im Moment schlimmer. Da bin ich lieber nicht mehr eifersüchtig, jedenfalls nicht mehr so sehr, als wie wenn ich dich ganz verliere. So. Ja. Jetzt können wir vielleicht hoffen, dass sie zugeschaut hat oder zugehört hat und dass sie sich meldet. Und wie gesagt, eigentlich musst du dich auch vielleicht schon innerlich so damit abfinden, dass die Sache gelaufen ist. Ne? Das ist schwer. Ja, das ist schwer, aber du bist schuld, Andi. Du bist schuld. Und wenn es ausschließlich der Grund ist, dass du sie geschlagen hast, dass sie sagt, ich gehe, hat sie vollkommen recht. Da gibt es nichts zu diskutieren. Mach es niemals wieder. Alles Gute, Andi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Helga, 64 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Helga, ich grüße. Ich möchte erstmal ein ganz großes Lob auf deine Sendung hier ausbringen. Ich gucke da jeden Abend, ich lasse keine Sendung aus. Dankeschön. Und habe es auch fast jeden Tag versucht, bei dir durchzukommen. Ist ja schlimmer, als an den Papst reinzukommen. Aber du hast es geschafft. Also an den Papst wärst du wahrscheinlich nicht so schnell rangekommen jetzt wie an mich. Das stimmt, heute habe ich es endlich mal geschafft. Liebe Helga, was ist los? Um was geht es? Ja, ich muss eigentlich mal ein bisschen weiter ausholen. Und zwar 1987 bin ich hierher in die BRD übergesiedelt aus der ehemaligen DDR. Mhm. Das ist an meinem Akzent. Hör, ich komme aus Sachsen. Ja. So, und mein Mann, der war hier geblieben nach dem Besuch. Er durfte damals ja, weil zur Verwandtschaft ersten Grades durfte er zu Besuch fahren. Und da war gar ein Klack in der Leitung. Dein Sohn, du redest jetzt von deinem Sohn, ne? Nee, von meinem Mann. Von deinem Mann, ah ja. Der durfte damals hier, hier bleiben zu Besuch. Also er war zu Besuch und ist hier geblieben. Mhm. Und hat mich einfach da so für die veränderte Tatsache gesetzt. Ich bleibe jetzt hier. Ich hatte auch damals, meine Kinder waren schon ziemlich erwachsen, war da in der DDR nun alleine und musste nun sehen, wie ich damit zurechtkam. Ja, und ich weiß noch nicht, ob du da informiert bist, was für müssen man sich da aussetzt, wenn man da allein in der DDR ist und sich einen Ausreiseantrag stellt. Ne? Das ist hinlänglich bekannt und es war schlimm, eben. Schlimm. Ja. Ja, ich bin 3,5 Jahre wirklich behandelt worden wie ein Verbrecher. Mhm. Es war ganz schlimm. Ich bin auf Arbeit abgeholt worden und. Also wirklich wie ein Verbrecher behandelt worden. Mhm. Nur weil du das Land verlassen wolltest. Ne? Richtig, weil ich mein Vaterland, die DDR, verraten habe, sozusagen. Mein Mann ist in Abwesenheit verurteilt worden und. Also ihm ist es auch nicht zum Besten gegangen. Wie gesagt, über kurz oder lang, nach 3,5 Jahren, habe ich es geschafft, hierher zu übersiedeln. Aber da war ja dann schon auch das Regime zusammengebrochen, ne? Nee, das war noch vor dem Mauerfall. Ach, das war dann 87, du bist 87 dann hierher gekommen. Also ich dachte, nach 87 hätte es noch 3 Jahre gedauert. Nein, 87 im Dezember bin ich dann schon nach hier übergesiedelt. 84 hatte ich den Antrag gestellt. Ja, und ich bin zwar mit gemischten Gefühlen damals mit meiner Tochter hierher gefahren, weil ich ja nicht wusste, was mich hier erwartet. Und es hat sich da auch alles so ein bisschen im Hintergrund abgespielt. Mein Mann wollte uns eigentlich überraschen, hat hier eine neue Existenz gegründet, hat uns ein neues Heim geschaffen und es lief alles recht gut und es war so, als hätten wir uns gestern erst verabschiedet, so ungefähr. Also es war ein nahtloser Übergang, so dass man sagen konnte, also die Liebe von einst ist noch da. Ja, das ist auch alles ziemlich gut gelaufen, bis ungefähr vor 4 Jahren. Ja. Also, dann ging mein Mann in Rente. Ich war schon in Rente. Ich hatte allerdings auch schon eine EU-Rente hinter mir, weil ich in Depressionen gefallen bin hier. Also, ich war gar kein Mensch mehr. Ist ja auch ganz verständlich. Das bleibt nicht alles nur in den Kleidern hängen. Ne? Wie lange bist du denn eigentlich mit deinem Mann verheiratet? Ja, wir sind nächste Woche 39 Jahre. 39 Jahre. Aber ihr seid jetzt im Moment, seid ihr zusammen? Ja, wir sind zusammen. Und ich möchte eigentlich auch versuchen, irgendwie meine Ehe zu retten. Und ich weiß nicht, aber es gibt im Moment Probleme mit der Ehe. Ja, es gibt. Das ist auch das Hauptthema, über das wir reden. Viele Probleme, sodass mein Mann, bei dir kann man ja offen reden. Ich habe 3 Jahre mit meinem Mann nicht mehr zusammen geschlafen. Sodass ich mich wirklich irgendwie an die Wand gestellt fühle. Ich stehe eigentlich meinem Mann bzw. meine Frau noch, nicht nur in der Ehe, sondern in meinem ganzen Umfeld. Ich bin ziemlich engagiert in verschiedenen Sachen. Und du sagst, lass mich fragen, du sagst, ihr habt schon über 3 Jahre nicht miteinander geschlafen. Wo, ja. An wem liegt das? Ja, es liegt an ihm, offensichtlich. Also er möchte nicht mit dir schlafen. Du machst. Genau, ich versuche schon mal, also auch schon beim geringsten Fluch, geringsten Versuch blockt er ab. Also die Geschichte ist ja so, dass du diese ganzen Repressalien damals in Kauf genommen hast und bist ihm nachgekommen quasi. Richtig. Und habt euch dann im Westen eine neue Existenz aufgebaut. Richtig. Jetzt 39 Jahre verheiratet und jetzt kriselt's. Nach dem allem, was ihr mitgemacht habt und was ihr hinter euch habt, liebst du denn deinen Mann noch? Ja, sicher, sonst hätte ich ja bestimmt schon längst mal gesagt, mach's gut. Und was meinst du, wie das bei ihm ist, wie die Gefühlslage bei ihm ist? Ja, also wenn ich ihm das sagen würde, er ist ein Zeichen der Jungfrau geboren, also eigentlich ein ganz geradliniger Mensch. Mhm. Und wenn ich das ihm sagen würde, sagt er, gut, wenn du unbedingt willst und wenn du denkst, du kommst besser, dann mach's gut. Ach so, dann wird er dich gehen lassen. Ja, so denke ich. Also ich kann es nicht genau wissen, aber ich glaube es ihm. Wenn man das so von dem Partner annimmt, das ist ja nicht sehr schmeichelhaft. Ne? Nee, ist es auch. Man möchte ja eigentlich, dass der Partner so zu einem steht und einen festhält und sagt, bleib doch und so. Richtig. Was ist denn das, was du sagen würdest, was ist das, worüber du am meisten unzufrieden bist in der Ehe? Wie meinst du? Womit ich am meisten... Ja, genau. Ja, dass er auch mit mir nicht spricht. Also jetzt nicht so über alltägliche Sachen schon, aber wenn ich mal eine Aussprache verlange, dass ich sage, wir müssen uns einfach mal unterhalten, wir müssen miteinander reden. Das ist so eine richtig tiefe Grundunzufriedenheit da. Ja, richtig. So sehe ich das. Und ich habe auch zu ihm gesagt, wenn ich einmal zu einem Psychiater gehen will, ich nehme an, dass er Probleme hat, dass er mit seinem Ruhedasein zu Hause nicht zurückkommt. Und er frisst das alles so in sich hinein und erzählt dir nichts darüber. Genau. Führt das denn auch dazu, Helga, dass es oft Spannungen zwischen euch gibt und Reibereien und vielleicht auch Streitereien? Ja. Das ja auch. Also nicht massive Streitereien, aber halt immer so, ich bin ja dann auch in dem Moment, wenn ich mich so verletzt fühle, dann bin ich auch aufbrausend und er meint dann wieder, wenn ich sage, ich lege mir jetzt einen Hund zu, so nur mal so ein Beispiel, was ich auch zu ihm gesagt habe, ich lege mir jetzt mal einen Hund zu, damit ich weiß, oder da habe ich jemanden, dem ich meine Liebe geben kann. Dann meint er, ich fange schon wieder Streit an. In meinen Augen ist das doch kein Streit, das ist eine Provozierung, ja, klar, das kann schon sein. Aber ist er so ein festgefahrener Typ, dass du ihn auf keinen Fall zum Beispiel zu einer Eheberatung bekämst? Ja, er geht nicht mit. Das ist kein Thema. Ich bin schon alleine gewesen, er geht nicht mit. Du bist das alleine gewesen? Das ist überhaupt kein Thema. Was hat man dir da gesagt? Und ja, also eigentlich nicht viel, was ich nicht schon gewusst hätte oder was ich schon vermutet hätte, was ich vielleicht mit ihm anfangen sollte. Ich finde das sehr problematisch, vor allen Dingen auch in dem Alter, wenn sich das so festgefahren hat. Da sind die Strukturen ja wie Beton, ne? Wo man kaum... Genau. Und wenn nicht beide Seiten einen guten Willen zeigen, kann man es eigentlich vergessen. Und die Frage ist natürlich jetzt für dich auch, finde ich, wie lange, ich meine, du bist... Ich sage mal erst 64, du bist ja keine alte Frau. Wenn du jetzt 84 wärst oder weiß ich jetzt, vielleicht das noch eine andere Sache wäre. Die Frage, willst du für den Rest, für den letzten Abschnitt deines Lebens, willst du dir das antun, in so einer Spannung, in so einer Unzufriedenheit zu leben? Oder hast du die Kraft und den Mut zu sagen, okay, ich vollziehe diesen großen Schritt und wage eine Trennung? Nee, diese Kraft habe ich eben nicht. So, das ist jetzt, dann bist du aber in einer ganz schwierigen Situation. Da bewegt sich nichts mit deinem Mann und du hast die Kraft, nicht alleine zu sagen, ich mache jetzt den nächsten Schritt alleine. Ja. Was dann tun? Ne? Ja, eben. Das kann ja nur in Frustration enden und in Unzufriedenheit. Aber ich möchte ihn auch auf der anderen Seite nicht verlieren. Mhm. Manchmal kommt er mir vor wie ein hilfloses Kind, der nicht aus noch einbeißt. Mhm. Und ich bewege mich schon so auf den Zeugen, wo ich sage, was mir eine gewisse Zufriedenheit gibt, aber nicht Erfüllung. Ich meine, ich habe verschiedene Vereine, denen ich angehöre. Und gut, das sind aber alles so Nebensachen, gute die... Gute Truppe. Ja, gut, aber... Nee. Aber das macht das ja alles nicht wett, ne? Das ist es. Ich meine, Und du sagst, auch je mehr du redest, das bringt gar nichts. Er macht einfach überhaupt gar nichts. Ja, er schottet sich richtig ab. Also er lässt sich einfach nicht. Ich habe schon mal einen Brief dann geschrieben. Habe geschrieben, wenn ich das jetzt mit ihm nicht persönlich klären kann, dann soll er doch wenigstens diesen Brief lesen und soll mir meinetwegen auch schriftlich darauf antworten. Gute Idee. Nö. Auch nichts? Dann legt er den Brief beiseite, was soll ich damit? Mhm. So, und dann bin ich wieder auf derselben Linie. Und er würde sogar dich gehen lassen, wenn du sagst, ich gehe? Ja, richtig. Hast du keine guten Karten? Nee, da habe ich auch nicht. Mhm. Ich habe schon gesagt, er soll wirklich mal mit mir reden und er soll von mir aus sagen zu mir. Also ich sag jetzt nochmal, so wie du das jetzt geschildert hast, klingt das nicht hoffnungsvoll? Und ich glaube, die einzige richtige, gute Lösung wäre wirklich für dich zu sagen, wir müssen uns ja nicht scheiden lassen, nicht ein großes Brimborium machen, aber lass uns trennen, lass uns zumindest zum Beispiel auch, dass wir nicht mehr zusammen wohnen, Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre auf der anderen Seite so gesehen, Domian, wäre das mein Untergang. Aber dieses ist auch dein Untergang. Ich würde in ein ganz tiefes Loch rutschen. Mhm. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich sage, versetzt du mich jetzt ein zweites Mal in tiefe Depressionen. Mhm. Denn ich hatte ganz tiefe Depressionen in der Zeit. Mhm. Aber Helga, weißt du, das Problem ist, wenn du jetzt so weitermachst, wirst du deine Depressionen ganz genauso kriegen. Das ist das Ding. Ja, sicher. Und davor habe ich jetzt auch Angst, dass das passiert. Mhm. Weil ich sehe wirklich hier kein Ende. Ich glaube, objektiv gesehen, so wie sich das jetzt darstellt, wäre eine Trennung, eine räumliche Trennung sicherlich das Beste. Da du aber so für dich sagst, dass du das nicht schaffst und nicht kannst, würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du für dich zumindest nochmal für die nächste Zeit eine psychologische Betreuung suchst. Ja. Und würde dir gerne auch nochmal jetzt als ersten Schritt vielleicht meine Psychologin anbieten, die Heide, dass sie dir auch nochmal ein paar hilfestellende Ratschläge gibt. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, dann... Ja. Ja, wollen wir so verbleiben, Helga? Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Ja, und ich danke dir, Domian. Du legst auf und Heide ruft dich an. Ja, okay. Alles Gute, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 73 Jahre alt. Herzlich willkommen, Margot. Ja, hier ist Berlin. Hier ist Berlin, so will ich das. Hier ist Köln. Guten Morgen, Domian. Endlich komme ich dazu, wo ich dich die ganze Zeit hier beobachte, jeden Abend. Das ist schön. Du mein Gast. Und ich dachte, du musst ihn doch mal sprechen. Und meine kleine Enkelin, die hat es geschafft, dass wir beide mal zusammenkommen. Ist es wahr? Sie hat immer telefoniert und gewählt? Nein, sie hat Fax oder was? Ah, Fax. Ja. Sehr schlau. Mhm. Mit dem Fax geht das dann eher und schneller. Ja, und zwar möchte ich mich nochmal herzlichst bedanken. Meine Tochter hat bei dir vor 4 Jahren zu meinem 70. Geburtstag, vielleicht kannst du ihn noch erinnern, da war mal ein Spruch gewesen von einer Frau und das ging immer so schnell, ich konnte mir den nicht denken. Mhm. Und der hieß, also dann, ich sah bloß den Anfang, Mond der Liebe bringe ich hier, einen Liebsten her zu mir, den du mir zugedacht, zeige mir in dieser Nacht. Ja, ich erinnere mich gut. Ja, und da hast du diesen Spruch raufgemacht und dann... Team hat mich gratuliert zum Geburtstag, zum 70. Ja. Und du hast mein Autogramm geschickt und das hängt jetzt bei mir hier. Nicht? Also, ich bin ein Marjellchen. Du bist ein Marjellchen? Aus Ostpreußen. Aus Ostpreußen? Ja, dieses Thema wollte ich schon immer mal anschneiden, dieses Tabuthema. Und da ich deine Bücher habe und ich festgestellt habe, dass dein Vater auch ein Ostpreuße ist. Aus Westpreußen? Nein, das spielt ja keine Rolle. Nee, das spielt keine Rolle. Ein Preuße. Ein Ostpreuße. Ost und West ist genauso wie Hamburg, Berlin, wa? Ja. Also, und da habe ich so, und deshalb ist bei mir immer zwei Seelen ein Gedanke. Mhm. Was ich denke, sprichst du aus, wenn deine Gäste anrufen, nicht wahr, und sagen, Hilfe wollen, dann denke ich immer das und du sagst das. Ach so. Also es ist eigenartig, zwei Seelen, ein Gedanke. Margot, lass mich mal fragen. Ja. Aus welcher Stadt kommst du? Ich komme aus Königsberg. Aus Königsberg. Ja, aus Königsberg. Ich bin 45 geflüchtet mit einem Schiff. Ja. Wir waren die ersten Heimatvertriebenen. Ja. Ich war bei der Marine zum Schluss eingezogen in Schichau. Mhm. Hab da Minensuchtboote gebaut. Mhm. Wurden wir ja alle eingezogen. Mhm. Und das war dann meine Flucht, also das Glück, über Wasser rauszukommen. Und wie hat es dich dann nach Berlin verschlagen? Und zwar hatte ich hier Verwandte zu wohnen. Ja. Wir kamen nach Rostock. Wir waren 7 Tage auf See. Mhm. Gustav ist gesunken in unserem Geleit. Mhm. Wir waren dabei. Mhm. Es hätte auch unser Schiff treffen können. Mhm. Und da wollte ich meine Tante besuchen. Ich war ja der Meinung, wir kommen ja wieder zurück. Mhm. Nicht? Ja, und dabei blieb ich in Berlin. Hast du deine Verwandten alle verloren, die in Königsberg Also wir waren überall und nirgends. Mein Vater, der war Oberbrandmeister, der musste in Königsberg bleiben und der ist verhungert. Und sonst wäre man in Hamburg gelandet. Mhm. Aber, und ich hatte meinen Mann 49 kennengelernt. Ja. und dadurch bin ich in Berlin geblieben. Meine Mutter war noch interniert in Dänemark. Also wenn ich die ganze Flucht würde beschreiben, die zeigen sie jetzt laufen, dann weiß man ja Bescheid, nicht? Bist du irgendwann noch mal in deine Heimat zurückgefahren? Ja, ich war jetzt in Masuren. Ach, du warst in Masuren. Ja, also Königsberg ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Ja, und wir können hier von Berlin aus schöne Reisen machen nach Masuren. Und ich habe hier sämtliche Aufnahmen gemacht, also Video und so weiter. Und da habe ich festgestellt, ich weiß nicht, du hast ja auch Verwandte in Ostpreußen gehabt, in Masuren. Und da ist ein Forstinspektor, der heißt Jürgen Domian. Du, ist der mit dir verwandt? Nee, ich glaube nicht. Also ehrlich. Also der heißt Domian. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Ich habe das aufgenommen. Nicht? Wie, und der heißt auch nur Jürgen mit Vornamen? Ja. Ach. Und der wurde interviewt, nicht? Ja. Über Hirsche. Ja. Das war ja klar, nicht? Und da dachte ich, na, das ist doch bestimmt ein Verwandter da von Domian. Da muss auch eine Seelenverwandtschaft sein, ja, meinst du? Ja, also ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also, Domian, ich höre doch nicht richtig. Also soweit ich weiß, gibt's keine Verwandten mehr dort. Aber man weiß es halt nicht. Es ist ja, alles, das siehst du doch. Also viele Ostpreußer sind, also wir sind ja bloß noch ein paar Stück. Wenn wir weg sind, dann ist ein Land weg. Lass mich mal noch fragen, Margot, als du dann zum ersten Mal nach Masuren gekommen bist. Ja. Du verbindest mit Masuren sicher auch Kindheitserinnerungen. Ach, hör auf, das ist ja so wie gestern. So. Was ist da in dir vorgegangen? Sehr viel Traurigkeit? Ja, also ich bin, ich habe gedacht, ich war nie weg. Die Luft war noch so, der Himmel hing noch so, die Sonne ging morgens auf und ging abends runter. Das Wasser schmeckte so, die Kartoffel, also der Adel war so durch die Wiese und also ich habe gedacht, ich war nie weg. Wie viele Jahre nach dem Krieg hast du eigentlich oder ja, hast du gehofft, wieder in die Heimat gehen zu können? Jedes Jahr. Jedes Jahr. Also aber irgendwann, das weiß ich von meinen Eltern auch, irgendwann war die Hoffnung kaputt. Dann ja, also wenn manche sagen, ach, jetzt geht mich das nicht mehr an, also das ist ja, du kennst ja den Spruch, vergiss nie die Heimat, wo deine Wiege stand, du findest nur ein zweites Heimatland. Mhm. Und dann hat es mich auch noch hier in Berlin verschlagen, ja? Also ich wäre hier überhaupt nicht warm. Also mein Vorstadt. Ach, immer noch nicht? Nein. Immer. Also mein Vater hat so mit in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre hat er gesagt, die Heimat ist verloren, wir werden nie wieder zurückgehen können. Ja, aber trotzdem, also ich war jetzt Kurzurlaub in Kroatien auf Insel Rab, das kann ich nur empfehlen. Und da habe ich eine Landsmann aus Königsberg getroffen. Na, das war ja nun was, ne? Das glaube ich, ja. Also, wenn man Ostpreuße trifft, das ist ja wie, also, als wenn die Erde unter weg ist und du triffst plötzlich Menschen. Ein ganz anderes Seelenverwandtschaft ist das richtig. Liebe Margot, jetzt hörst du die Musik im Hintergrund. Das heißt, meine Sendung ist gleich zu Ende. Ja, also ich wollte bloß mal sagen, mein lieber Domian, denke daran, ich bin immer bei dir. Das ist sehr lieb von dir. Ja. Ich denke immer an Berlin und an Berlin denke ich sowieso immer und denke besonders dann auch an Margot. Ja, und vor allen Dingen, ich grüße alle meine übrig gebliebenen Ostpreußer noch, nicht wahr? Und vielleicht bring doch mal so eine Sendung über Flucht und so. Können wir mal machen. Ja. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, ich wünsche alles Gute. Schöne Grüße nach... auch und für dein Team. Alles Liebe, ja? Dankeschön. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. In der Technik, Michael Jansen. Morgen haben wir Feiertag, da sind wir nicht da. Freitag sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio. Wir hören uns also wieder Freitagnacht und hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.